Kundgabe 2209. Empfangen durch Bertha Dudder am 11.01.1942. Wahre Lebensweisheit. Aufnehmen des göttlichen Wortes. Das ist wahre Lebensweisheit, Gottes Wort in sich aufzunehmen. Denn nichts anderes kann ihm den Erfolg eintragen, der ihm aus der göttlichen Weisheit erwächst. Das Erdenleben dauert nur kurze Zeit, und es wird diese Zeit zumeist angewendet zum Erfüllen irdischer Aufgaben und dem Vermehren irdischen Gutes. Und es glaubt sich der Mensch weise, so er darin große Erfolge verzeichnen kann. Und er vernachlässigt gänzlich, für sein geistiges Wohl Sorge zu tragen. Und am Ende seines Lebens sieht er sich einem Manko gegenübergestellt, das ihn sein verfehltes Erdenleben erkennen lässt. Weise ist, wer seiner Seele zuerst gedenkt, wer geistigen Reichtum sammelt und irdische Vorteile unbeachtet lässt. Weise ist, wer das göttliche Wort auf sich wirken lässt, das heißt, wer das erfüllt, was durch das göttliche Wort von ihm verlangt wird. Denn dieser vermehrt ständig sein geistiges Gut. Er bedenkt seine Seele und also erfüllt er die wichtigste Erdenaufgabe. Er verhilft seiner Seele zur Reife und erwirbt ihr das ewige Leben, das heißt, einen freudvollen Zustand in der Ewigkeit, der unvergleichlich herrlich genannt werden kann. Irdisch zwar werden geistige Reichtümer nicht sehr gewertet. Sie sind dem Menschen nicht greifbar und werden deshalb nicht angestrebt. Und am Tor der Ewigkeit steht der Mensch dann arm und bloß diesen gegenüber, die das Erdenleben nicht allzu hoch bewertet haben und arm waren an irdischen Gütern, nun aber einer lichtvollen Ewigkeit entgegengehen. Das göttliche Wort ist deren ständiger Begleiter gewesen. Das göttliche Wort hat ihnen tausendfach ersetzt, was ihnen an irdischem Gut mangelte. Das göttliche Wort hat ihnen Liebe gelehrt und so sie es befolgten, auch Liebe eingetragen. Und also hat das göttliche Wort sie Gott selbst näher gebracht und folglich strebten sie nur das Reich Gottes an. Die Seele verlangte nach der wahren Heimat, denn sie erkannte das Erdenleben nur als Übergangsstation, die ihr die geistige Reife eintragen sollte. Und so ist unendlich weiser, der Gott durch das Wort zu sich sprechen lässt, der ihn anhört und sein Wort befolgt, der irdisches Gut verachtet und nur nach geistigem Gut trachtet, der geistiges Wissen anstrebt und weltlichem Wissen keinen großen Wert beilegt. Denn er gestaltet seine Seele auf Erden und erfüllt also den eigentlichen Erdenlebenszweck. Er speist seine Seele und gibt ihr geistige Nahrung durch das göttliche Wort. Amen.